Zweitens, Riches to Rags. Hier vollzieht sich das Ganze umgekehrt. Wir sehen also die Geschichte eines kontinuierlichen Absturzes. Bekannt ist dies aus Madame Bovary von 1857, Romeo und Julia von 1595, das Bildnis des Dorian Gray von 1890, König Lear von 1606, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von 1886, Farm der Tiere von 1945 oder Die Verwandlung von 1915. Filmische Beispiele wären Lars von Triers Dancer in the Dark von 2000 oder Alfred Hitchcocks Psycho von 1960. Drittens. Mann im Loch. Jemand fällt erzählerisch in ein Loch und wir schauen ihm dabei zu, wie er wieder rausklettert oder daran scheitert. Logischerweise sind die meisten Ausbruchserzählungen so strukturiert. Das Loch ist in dem Fall ein Gefängnis. Ebenso viele Krimis. Das Loch ist die Abwesenheit von etwas, ein Wertgegenstand, ein Entführungsopfer, das Leben in einer Leiche und damit ein Mörder. Der Pate von 1972 oder Departed unter Feinden von 2006 sind hierfür repräsentative Beispiele, aber auch der Zauberer von Oz von 1939, der Hobbit von 1937 oder Findet Nemo von 2003. Viertens, Ikarus. Dieser Archetyp wird auch Pyramidenschema oder Freitagspyramide genannt, nach dem deutschen Dramaturgen Gustav Freitag. Sie verhält sich spiegelbildlich zum Mann im Loch. Erst steigt der Protagonist in die Höhe, um dann brutal abzustürzen. Die Geschichte kann theoretisch zwar gut ausgehen, doch ist der Protagonist zum Schluss emotional an einem mindestens so tiefen Punkt wie zu Beginn. Wir denken beispielsweise an Der große Gatsby von 1925 oder Macbeth von 1606.